Abschnitt 2 aus Nicholas Nickleby Band 5 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 40. Kapitel, in welchem sich Nicholas verliebt. Er bedient sich eines Vermittlers, dessen Schritte mit unerwartetem Erfolge gekrönt werden, ausgenommen in einem einzigen Punkte. Teil 1. Sobald Smike den Klauen seines alten Peinigers entronnen war, bedurfte er keines neuen Antriebs mehr, ihn zur äußersten Kraftanstrengung zu vermögen. Ohne auch nur einen Augenblick stillzustehen, um zu überlegen, welche Richtung er zu nehmen hätte und ob ihn die Eingeschlagene nach Hause führen würde oder nicht, floh er mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit und Beharrlichkeit, getragen von Flügeln, wie nur die Furcht sie leiet, und fortgetrieben von eingebildeten Tönen der wohlbekannten Stimme Mr. Squeers, den der arme Bursch bei seinen verwirrten Sinnen samt einem Haufen von Helfershelfern dicht hinter sich zu hören wähnte. Er überzeugte sich endlich, dass die Töne und die Verfolger nur Geschöpfe seiner erhitzten Einbildungskraft wären, eilte aber noch lange so ungestüm vorwärts, dass selbst allmählich sich einstellende Kraftlosigkeit und Erschöpfung seinen Lauf kaum zu verzögern imstande waren, bis ihn zuletzt die Stille einer Landstraße und der besternte Himmel zum deutlichen Bewusstsein zurückbrachten. Er stand keuchend und staubbedeckt still, um zu horchen und umherzuschauen. Es musste schon spät sein, alles war still und stumm. Ein Lichtschimmer in der Entfernung, der eine warme Glut an den Himmel warf, bezeichnete die Stelle, wo die Riesenstadt lag. Einsame Felder von Hecken und Gräben durchschnitten, über deren viele er sich kletternd und springend Bahn gemacht hatte, breiteten sich vor und hinter ihm aus. Wenn man ihm auch hierher gefolgt wäre, so begünstigte doch alles sein Entkommen, was ihm allmählich klar wurde. Er hatte zuerst den Gedanken gehabt, weit in das Land hineinzulaufen und in einem großen Bogen den Heimweg zu suchen, gewann indes Mut genug, obwohl nicht ohne Beben, auf der geraden Straße nach London zurückzukehren. Als er die äußersten westlichen Straßen erreichte, waren die meisten Läden verschlossen und nur noch wenige Menschen sichtbar. Er fragte von Zeit zu Zeit und es gelang ihm, Newman Nocks Wohnung zu finden. Newman hatte ihn den ganzen Abend überall gesucht, was auch Nicholas in anderen Stadtteilen getan. Er saß niedergeschlagen bei seinem dürftigen Nachtessen, als Smikes furchtsames und unsicheres Klopfen an sein Ohr drang. Bei seiner Erregtheit entging ihm nicht der leiseste Laut, er eilte hinunter, stieß einen Schrei freudiger Überraschung aus und zog den Willkommenen in das Haus herein und die Treppe hinauf, sprach kein Wort, bis er ihn glücklich in seinem Dachstübchen hatte, mischte sofort einen großen Krug mit Geneva und Wasser, hielt denselben, wie man einem widerspenstigen Kinde einen Löffel mit Arznei an die Lippen bringt, seinem Schützlinge an den Mund und forderte ihn auf, bis auf den letzten Tropfen auszutrinken. Er stand höchst verwundert da, als der junge Mensch fast nur einige Tropfen von dem köstlichen Trank schlürfte und war im Begriff, den Krug mit einem tiefen, mitleidigen Seufzer ob der Verstandesschwäche des Unglücklichen an den eigenen Mund zu setzen, als Smike sein Abenteuer zu erzählen anfing. Er hörte ihm wie versteinert mit dem Kruge in der Hand zu, fing darauf an, wie um sich zum Trinken vorzubereiten, die Lippen mit der umgekehrten Hand zu reiben, nahm, als des Schulherrn erwähnt wurde, den Krug unter den Arm, riss die Augen weit auf und blickte den Erzähler mit dem höchsten Erstaunen an. Als der Letztere auf die Misshandlungen kam, die er in der Mietkutsche erduldet, stellte Newman hastig den Krug auf den Tisch, hinkte in der heftigsten Bewegung im Zimmer umher und blieb nur dann und wann sich Gewalt antun stehen, um aufmerksamer zuzuhören. Als John Browdie zum ersten Male genannt wurde, ließ er sich langsam auf einen Stuhl nieder, rieb die Hände auf den Knien, rascher und rascher, je näher die Erzählung ihrem Klimax rückte, und brach endlich in ein aus einem einzigen nachdrücklichen und volltönenden »Ha!« bestehenden Gelächter aus, worauf seine Mienen wieder den Ausdruck ängstlicher Spannung annahmen. Sobald die Erzählung zu Ende war, fragte er, ob zu hoffen stände, dass Squeers von John abgedroschen wäre. »Ich glaube nicht«, erwiderte Smike, »denn er wird mich erst vermisst haben, als ich längst fort war.« Newman kraulte sich äußerst unmutig den Kopf, setzte nunmehr den Krug an den Mund und blickte, während er trank, Smike über den Rand mit einem halb triumphierenden und halb ingrimmigen Lächeln an. »Sie bleiben hier«, sagte er, »sind erschöpft, ganz herunter. Ich will zu Nickleby gehen und ihm sagen, dass Sie wieder da sind. Er war ihretwegen halb von Sinnen. Mr. Nicholas«, »Gottes Segen über ihn«, fiel Smike ein. »Amen«, sagte Knox, »er hat keine Minute Ruhe gehabt mit der alten Dame, und Miss Nickleby war's ebenso.« »Wirklich«, rief Smike aus, »hat sie an mich gedacht? Wirklich an mich gedacht? Oh, sagen Sie es nicht, wenn es nicht an dem ist.« »Es ist an dem. Sie ist ebenso gut und liebevoll, als sie schön ist.« »Ja, ja, das haben Sie mir ganz aus dem Herzen gesprochen.« Newman fuhr fort, Kätchen enthusiastisch zu preisen, als er plötzlich bemerkte, dass Smike die Hand vor das Gesicht hielt und dass Tränen zwischen seinen Fingern herabträufelten. Seine Augen hatten soeben noch von einem ungewöhnlichen Feuer gefunkelt, und sein ganzes Antlitz war so leuchtend gewesen, dass er wie ein ganz anderes Wesen ausgesehen. »Ach, ach, es ist nicht das erste Mal«, murmelte Knox, als ob er ein wenig außer Fassung geraten wäre, »zu denken, dass eine solche Seele solchen Prüfungen hat ausgesetzt sein müssen. Der arme Mensch, ja, ja, er empfindet es auch. Es bewegt ihn im Innersten, bringt ihn auf den Gedanken an sein vormaliges Elend. Ha, ja, so ist's, Es erhellte aus dem Tone dieser fragmentarischen Reflexionen keineswegs, dass Newman Knox von ihnen glaubte, dass sie die Bewegung, aus welcher sie hervorgegangen waren, genügend erklärten. Er saß eine Zeit lang sinnend da und sah Smike bisweilen mit einem unruhigen und zweifelhaften Blicke an, welcher deutlich zeigte, dass seine Gedanken mit ihm beschäftigt waren. Endlich wiederholte er seinen Vorschlag, dass Smike in seiner Wohnung übernachten solle, während er, Knox, zu Nicholas ginge, um denselben zu beruhigen. Allein da Smike schlechterdings nichts davon hören wollte, so brachen sie miteinander auf und erreichten eine Stunde vor Sonnenaufgang ihren Bestimmungsort. Beim ersten Tone ihrer Stimmen an der Haustür sprang Nicholas, der eine schlaflose Nacht zugebracht hatte, aus dem Bette und ließ sie ein, worauf ein so langes und lautes Reden, Beglückwünschen und Zürnen anhub, dass das ganze Haus wach wurde. Smike wurde nicht bloß von Kätchen, sondern auch von Mrs. Nickleby herzlich begrüßt, die ihn ihrer zukünftigen Gunst und Hochachtung versicherte, und so verbindlich war zu seiner und aller versammelten Unterhaltung eine höchst merkwürdige, einem Buche, dessen Titel sie niemals gekannt, entnommene Geschichte von einem wunderbaren Entfliehen aus einem, sie konnte sich nicht entsinnen, welchem Gefängnisse zu erzählen, einem Entkommen, das durch einen Offizier bewerkstelligt war, dessen Namen sie vergessen, und der wegen eines Verbrechens eingesperrt worden, von dessen Natur und Beschaffenheit sie eine nur ganz unbestimmte Erinnerung hatte. Zuerst war Nicholas geneigt, die Ehre des dreisten und fast gelungenen Versuchs der Entführung Smikes zum wenigsten großenteils seinem Onkel zuzuschreiben. Er meinte jedoch nach reiflicher Überlegung, dass das Verdienst Mr. Squeers allein gebühre. Erfüllt von dem Wunsche durch John Browdie, womöglich Gewissheit darüber zu erhalten, begab er sich nach dem City Square und dachte unterwegs eine Menge von Plänen zur Bestrafung des Yorkshire Schulherrn aus, welche sämtlich nach den strengsten Prinzipien der vergeltenden Gerechtigkeit gebildet waren und nur den einen Fehler hatten, vollkommen unausführbar zu sein. »Ein schöner Morgen, Mr. Linkinwater«, sagte Nicholas beim Eintreten in das Comptoir. »Ah«, erwiderte Tim, »nun reden Sie mir aber nur noch vom Lande. Was sagen Sie zu diesem Tage, einem Londoner Tage, wie?« »Außerhalb der Stadt ist er ein wenig klarer«, sagte Nicholas. »Klarer«, wiederholte Tim Linkinwater, »Sie sollten ihn nur aus meinem Schlafzimmerfenster sehen.« »Sie sollten ihn aus dem meinigen sehen«, versetzte Nicholas lächelnd. »Pah, pah«, rief Tim Linkinwater aus, »Sie werden mir nichts weismachen. Das Land.« Bo lag für Tim vollkommen auf dem Lande. »Narrenpossen, was können Sie auf dem Lande haben, außer frisch gelegten Eiern und Blumen?« »Ich kann frisch gelegte Eier jeden Morgen vor dem Frühstück auf dem Leadenhall-Markt kaufen«, »und was Blumen betrifft, so ist's wohl der Mühe wert, hinaufzulaufen, um an meine Reseda zu riechen oder das gefüllte Goldlack im oberen Hinterstübchenfenster des Hauses Nummer 6 im Hofe zu sehen.« »Also, in Nummer 6 im Hofe ist wirklich gefülltes Goldlack?« »Was ich Ihnen sage, und in einen zerbrochenen Krug ohne Dille gepflanzt.« »Im vergangenen Frühjahre waren auch Hyazinthen da. Sie blühten in...« »Doch Sie werden natürlich darüber lachen.« »Worüber?« »Dass sie in alten Schuhschwärzeflaschen blüheten«, sagte Tim. »Nein, wahrlich nicht«, entgegnete Nicholas. Tim sah ihn an, als ob er sich durch den Ton dieser Antwort ermutigt fühlte, noch mitteilsamer über den Gegenstand zu werden, steckte eine Feder, die er korrigiert hatte, hinter das Ohr, legte das Messer aus der Hand und sagte, »Sie gehören einem kranken, bettlägerigen, buckligen Knaben und scheinen die einzige Freude seines traurigen Daseins auszumachen.« »Wie viele Jahre sind es, fuhr er nachdenklich fort, seit ich ihn zuerst als ein kleines, sich auf einem paar Diminutivkrücken umherschleppendes Kind beachtete? Nicht eben viele. Aber obwohl Sie wie nichts erscheinen würden, wenn ich andere Dinge im Sinne hätte, so kommen Sie mir doch wie eine lange, lange Zeit vor, indem ich an ihn denke.« »Es ist ein trübseliger Anblick«, setzte er abbrechend hinzu, »so ein kleines, verkrüppeltes Kind getrennt von anderen gesunden und munteren Kindern dasitzen und ihren Spielen zuschauen zu sehen, an denen es keinen teilnehmen kann. Wie oft tat mir das Herz dabei weh?« »Es ist ein gutes Herz«, bemerkte Nicholas, »das sich von den ewig drängenden Geschäften losmacht, um dergleichen zu beachten. Sie wollten sagen, dass die Blumen dem armen Knaben gehörten«, sagte Tim weiter nichts. »Wenn das Wetter schön ist und er aus dem Bette kriechen kann, schiebt er einen Stuhl dicht an das Fenster und sitzt da und beschäftigt sich mit ihnen den lieben langen Tag.« Wir nickten uns anfangs einander bloß zu und fingen darauf an, einige Worte zu wechseln. Früher, wenn ich ihm einen guten Morgen zurief und ihn fragte, wie er sich befände, so lächelte er und sagte, besser. Jetzt aber schüttelt er den Kopf und bückt sich nur noch tiefer über seine alten Blumen hinunter. Es muss gar langweilig sein, monatelang nur die finsteren Dächer und die Wolken zu sehen. Allein er besitzt sehr viel Geduld. »Ist niemand im Hause, ihn zu pflegen und aufzuheitern?«, fragte Nicholas. »Sein Vater wohnt in dem Hause und auch noch andere Leute, soviel ich weiß«, erwiderte Tim, »doch scheint sich niemand um den unglücklichen Kleinen sonderlich zu bekümmern. Ich habe ihn, wer weiß wie oft, gefragt, ob ich nichts für ihn tun könnte, aber seine Antwort ist immer dieselbe.« »Nein, gar nichts. Seine Stimme ist in der letzten Zeit schwach geworden. Ich kann es indes sehen, dass er stets dieselbe Antwort gibt. Er kann jetzt sein Bett nicht verlassen, man hat es daher dicht an das Fenster gerückt und da liegt er denn den ganzen Tag, blickt zum Himmel empor, dann wieder nach seinen Blumen und beschäftigt sich mit ihnen auf alle mögliche Weise. Abends, wenn er mein Licht sieht, zieht er seine Vorhänge zurück, bis ich im Bette bin. Es scheint ihm so gesellig zu sein, zu wissen, dass ich da bin, dass ich oft eine Stunde und länger an meinem Fenster sitzen bleibe, damit er sehen soll, dass ich noch wache. Und bisweilen stehe ich in der Nacht auf, um nach dem matten, melancholischen Lichte in seinem Zimmer hinüberzublicken und hin und her zu denken, ob er wohl wachen oder schlafen mag. Ach, die Nacht wird nicht lange mehr ausbleiben, wo er einschlummern und auf Erden nicht wieder erwachen wird. Wir haben uns niemals auch nur die Hände gereicht, und doch werde ich ihn wie einen alten Freund vermissen. Meinen Sie, dass es auf dem Lande Blumen gäbe, die mir so viel Teilnahme wie diese einflößen könnten? Oder glauben Sie, dass mir das Verblühen von 100 Arten der erlesensten Blumen, die es nur gibt, und mit den schwersten lateinischen Namen, welche jemals ausgesonnen sind, nur ein Teilchen des Schmerzes verursachen würde, den ich empfinden werde, wenn jene alten Krüge und Flaschen als Scherben hinausgeworfen sind? »Das Land«, rief Tim mit geringschätziger Betonung aus, »wissen Sie nicht, dass ich einen solchen Hof nirgends als in London unter meinem Schlafzimmerfenster würde haben können?« Bei dieser Frage drehte Tim sich um, tat, als wenn er sich in seine Rechnungen vertiefe, und nahm eine Gelegenheit wahr, wo er glaubte, dass Nikolas anderwärts hinsähe, um sich hastig die Augen abzutrocknen. Ob Tims Berechnungen an diesem Morgen verwickelter als gewöhnlich waren oder ob der Grund darin lag, dass die erwähnten Erinnerungen seine gewöhnliche Heiterkeit ein wenig getrübt hatten, genug, er erwiderte, als Nicholas nach Ausrichtung eines Auftrags zurückkehrte und ihn fragte, ob Mr. Charles Wohlgemuth allein in seinem Zimmer wäre, bejahend, obwohl vor kaum 10 Minuten jemand hineingegangen war und obwohl Tim seinen besonderen Stolz da reinsetzte, zu verhindern, dass kein Störer zu den Brüdern hineindränge, wenn sie bereits Besuch hatten. »Dann will ich ihm sogleich diesen Brief bringen«, sagte Nikolas, ging nach dem Zimmer der Herren Wohlgemuth und klopfte an. Es blieb alles still. Er klopfte abermals, allein es regte sich nichts. »Er kann nicht da sein«, dachte Nikolas, »ich will den Brief auf seinen Tisch legen.« Er ging hinein und drehte sich rasch zum Wiederhinausgehen um, denn er sah zu seinem großen Erstaunen und nicht minder bestürzt eine junge Dame vor Mr. Wohlgemuth auf den Knien liegen, während Mr. Wohlgemuth sie emporzuheben versuchte und eine dritte Person, die eine Dienerin der jungen Dame zu sein schien, aufforderte, durch ihre Bitten und Bemühungen die seinigen zu unterstützen. Nikolas stotterte eine verlegene Entschuldigung hervor und zog sich eilfertig zurück, als sich die junge Dame ein wenig umwendete und seinen Blicken die Züge des lieblichen Mädchens zeigte, das er vor längerer Zeit bei seinem ersten Besuche des Kommissionsbüros gesehen hatte. Fast in demselben Augenblicke erkannte er auch ihre damalige Begleiterin, und die Bewunderung der schönen jungen Dame sowie die einer so unerwarteten Wiedererkennung natürlich folgende Verwirrung und Überraschung fesselte ihn unwiderstehlich an die Stelle, wo er stand, und beraubte ihn des Rede- und des Bewegungsvermögens. »Meine Beste, meine liebe junge Dame«, rief Bruder Charles in heftiger Aufregung, »stehen Sie doch auf, um alles in der Welt. Ich bitte Sie auf das Dringendste, kein Wort mehr, stehen Sie auf, wir sind nicht allein.« Die junge Dame erhob sich, wankte nach einem Stuhle und wurde ohnmächtig. »Sie ist in Ohnmacht gefallen, Sir«, sagte Nikolas und eilte ihr eiligst beizustehen. »Ach, das arme, arme Mädchen«, rief Bruder Charles, »wo ist denn mein Bruder Red? Red, liebster Bruder, oh, bitte komm!« Bruder Charles, mein Bester, erwiderte sein Herr, hereineilender Bruder, was gibt? Ah, wie, um des Himmels willen, kein Wort, Bruder Red, unterbrach ihn Charles, klingle nach der Haushälterin, Bester, ruf Tim Linkinwater, ich bitte, kommen Sie, Tim Linkinwater, Sir, Mr. Nickleby, mein werter Herr, ich bitte sehr, dass Sie das Zimmer verlassen wollen. »Ich glaube, sie hat sich erholt«, sagte Nicholas, der die Patientin so sehr aufmerksam beobachtet hatte, dass er für die Aufforderung seines Prinzipals taub gewesen war. »Mein liebes Kind«, rief Bruder Charles aus, ergriff die Hand der jungen Dame und ließ ihren Kopf auf seinem Arm ruhen. »Bruder Red, ich weiß, du wirst dich wundern, Zeuge eines solchen Vorgangs während der Geschäftsstunden zu sein, doch...« Er erinnerte sich hier abermals der Anwesenheit Nicklebys, reichte ihm die Hand und bat ihn dringend hinauszugehen und auf der Stelle Tim Linkinwater zu schicken. Nicholas entfernte sich augenblicklich, vor dem Comptoir kamen ihm schon Tim und die alte Haushälterin entgegen und eilten, ohne sich bei ihm aufzuhalten, in das Zimmer der Brüder. Er hatte reichlich Muße, über seine Entdeckung zu grübeln, denn Tim Linkinwater war fast eine volle Stunde abwesend und er dachte während der ganzen Zeit nur an die junge Dame und ihre außerordentliche Schönheit, die Veranlassung ihres Erscheinens bei den Brüdern und die Gründe, weshalb ein solches Geheimnis daraus gemacht wurde. Je mehr er über das alles nachsann, desto mehr setzte es ihn in Verwirrung und desto begieriger wurde er zu wissen, wer und was die junge Dame wäre. »Ich würde sie unter Tausenden wiedererkannt haben«, dachte er, ging auf und ab, rief sich ihr Antlitz und ihre Gestalt, die ihm so lebhaft vorschwebte, als ob er sie vor Augen sähe, zurück und beschäftigte sich eben nur mit diesem einzigen Gegenstande. Endlich trat Tim Linkinwater wieder herein, mit Papieren in der Hand, einer Feder im Munde und so ruhig, als wenn gar nichts Ungewöhnliches vorgefallen wäre, so dass man nicht umhin konnte, sich ein wenig darüber zu ärgern. »Hat sie sich vollkommen erholt?« fragte Nicholas in höchster Ungeduld. »Wer?« lautete Tims Gegenfrage. »Wer? Die junge Dame!« »Was meinen Sie?« sagte Tim, die Feder aus dem Munde nehmend. »Wie viel macht 427 mal 3238?« »Sagen Sie mir erst, was die junge Dame macht«, ich fragte. »Nach der jungen Dame«, fiel Tim Linkinwater ein und setzte seine Brille auf. »Ja, ja, sie befindet sich sehr wohl.« »Wirklich sehr wohl?« »Sehr wohl«, erwiderte Mr. Linkinwater mit ruhigem Ernst. »Wird sie imstande sein, sich nach Hause zu begeben?« fragte Nicholas. »Sie ist schon fort«, sagte Tim. »Fort? Ja. Ich will hoffen, dass sie nicht weit zu gehen hat«, sagte Nicholas und blickte Tim gespannt an. »Ich will es auch hoffen«, erwiderte der unbewegliche Tim Linkinwater. Nicholas versuchte es mit noch einigen Bemerkungen, allein Tim hatte offenbar seine Gründe, von dem Gegenstande abzubrechen und war entschlossen in Betreff der schönen Unbekannten, die so viel Neugier bei seinem jungen Freunde erweckt hatte, nichts weiter zu offenbaren. Nicholas ließ sich jedoch nicht abschrecken, am folgenden Tage seinen Angriff zu erneuern, zumal da er Tim in sehr gesprächiger und mitteilsamer Laune fand. Allein sobald er auf den Gegenstand zurückkam, fiel Tim in die verdrießlichste Schweigsamkeit zurück, antwortete zuerst nur einsilbig und zuletzt gar nicht mehr, ausgenommen durch mehrmaliges feierliches Kopfnicken und Achselzucken, was nur dazu diente, Nicholas Wissbegier, die bereits eine fast übermäßige Höhe erreicht hatte, noch gar sehr zu schärfen. Als der junge Mann alle seine Bemühungen vergeblich fand, begnügte er sich wider Willen damit, des nächsten Besuchs der jungen Dame zu harren, worin er aber ebenso unglücklich war. Ein Tag nach dem anderen verging und sie kam nicht wieder. Er sah begierig die Aufschriften aller einlaufenden Briefe an, unter denen jedoch keine einzige war, die er sich als von ihrer Hand geschrieben denken konnte. Zwei- oder dreimal musste er Aufträge in entfernten Stadtteilen besorgen, welche früher von Tim Linkinwater besorgt worden waren, und ihm deuchte, dass man ihn absichtlich fortschickte und dass die junge Dame ihre Besuche in seiner Abwesenheit wiederholte. Indes fiel nichts vor, seine Vermutung zu verstärken, und Tim ließ sich bei keiner Äußerung ertappen, wodurch sie auch nur im Mindesten unterstützt worden wäre. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 29. Oktober 2024.